Abschnitt 21 aus Hamann, die Geschichte eines Werwolfs von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, der Prozess. Die Zeugen. Ungefähr 200 Zeugen traten in diesem Prozesse auf. Versuchen wir, sie grob zu klassifizieren. Da erscheint zunächst das wimmelnde Jungvolk von Buhljungen, Hehlern, Zuhältern und Dirnen. Aus der Fürsorge entlaufen, aus liebeleeren oder allzu elenden Elternhäusern gestoßen, bald duldend verkommen, bald aktiv verkommen. Unter ihnen ist am stärksten vertreten die Gruppe der Fantasiezeugen. Junge Leute, die Zeitungen gelesen haben und deren Nick-Carter-Fantasie erfüllt ist von Mordbeilen, Leichenteilen und verzehrtem Menschenfleisch. Zweie kommen und sagen aus von komplizierten Fesselungen, sadistischen Geißelungen und Martern, die Hamann an ihnen vorgenommen hat. Ein Arbeiter ist von Granz zum Wein eingeladen und behauptet, er sei fast davon gestorben, weil Granz ihm heimlich ein Pulver in den Wein geschüttet habe. Ein Vierter hat fabelhafte Gespräche über afrikanisches Pfeilgift, Curare, belauscht. Ein Fünfter irrsinnige Akte der Wollust mit angesehen. Dieser schlimmen Gruppe verwandt sind die Eitelkeitszeugen. Eigentlich ist das, was sie wissen, ein Nichts. Aber sie wollen auch dabei gewesen sein, sich herausstellen, ihren Scharfblick, ihre Erfahrenheit, ihre Menschenkunde und Gerissenheit leuchten lassen, und so bauschen sie auf und verwirren, statt zu klären. Kommen zu dritt die schwierigen Zeugen. Dummlich begriffsstutzige Jungen, verstockte, stockige Seelen. Meistens Lumpen im kleinsten Stil, neben denen Hamann wie ein Riese dasteht. Sie lassen alle Aussagen tropfenweis aus sich herausziehen, gänzlich einer Richtung ermangelnd und nicht erfassend, was sie sind, wissen und sollen. Daneben dann wieder die Ängstlichen. Kleinbürgerliches, notiges Volk, benommen, verprügelt, benaut, weil jeder aus dem wimmelnden Lumpengesindel irgendeine Schmutzerei kleinsten Formates zu verbergen trachtet und sich zu belasten fürchtet. Denn dies Pack begaunert sich gegenseitig und steckt dann doch der Macht gegenüber miteinander durch. Sie sind noch jetzt voller Demut vor Herrn Hamann, der für sie ein besserer Herr und ein Beamter ist. Auch viele Gestalten aus vornehmer guter Gesellschaft haften in der Erinnerung. Herren im Gehrock, korrekt und sachlich, gewandt, geschmeidig, einer mit dem anderen vertauschbar. Sie rücken, Mitglieder der guten Gesellschaft, weit ab von dem wimmelnden Sumpf, denn wenn sie selber etwa mitbelastet scheinen, so rückt Justiz und Gesellschaft sofort von ihnen ab. Oberpräsident, Regierungspräsident, Polizeipräsident, die Kommissare, das sitzt alles da in ledernen Stühlen und sieht dem Schauspiel Zucken der Todesnot zu. Weit davon entfernt, im Herzen zu sprechen, mea culpa. Kommt ein feines, allerliebstes Herrchen in Stiefelettchen und Chemisettchen, macht eine anmutige Verbeugung vor der Bank der Presse und beginnt: »Ich bitte die Herren, meinen Namen nicht ausgeschrieben in die Zeitungen zu bringen, da ich in meiner gegenwärtigen Stellung sonst Schaden haben würde.« Er handelt mit Neppwaren. Kommt ein anderes Jüngelchen, zerschmettert, zerdrückt, in Sträflingskleidung, denn er sitzt wegen irgendeines Einbruchdiebstahls und beginnt: »Herr Präsident, ich muss mich weigern, einen Eid zu leisten. Ich bin Anhänger von Darwin und glaube nicht an Gott. Darum kann ich bei diesem Herrn nicht schwören.« Eine rührende Episode schafft die Vernehmung der Verlobten des Grans, Elfriede Zwingmann. eines armen Küchenmädchens in der Erlanger Bierstube. Sie entlastet unter ihrem Eide, so gut sie es kann, ihren blonden Tunichtgut. Jedes Wort weint um Gnade, und sie ist so einfältig, dass man wirklich fühlt, diese Apachenbraut hat nie etwas Böses gedacht. Hamann war für sie ein Kriminalbeamter. Wenn ein solcher Geld nötig hat, dann geht er auf den Bahnhof, wo die Reisenden ankommen, und fragt, was haben Sie in Ihrem Koffer? Kann der Reisende darauf keine gescheite Antwort geben, dann konfisziert der Herr Beamte den Koffer. Die Wäsche und Kleider verkauft er. Davon lebt er. Daher hatte Hamann immer Geld. Und wenn er dem Hans nichts abgeben wollte, dann hat sie ihre armen 7 Mark Wochenlohn dem Hans gegeben. Er war ja wohl untreu, aber immer lieb und gut. Und als klar nachgewiesen wird, dass er sie prügelte, da sagt sie bescheiden, »Nur einmal, aber das tat nicht weh.« Das Gegenstück dazu ist eine andere Geliebte des Grans, Dora Mrutzek. Es ist eigentlich nicht zu begreifen, warum sie ihren alten Geliebten geflissentlich belastet. Vielleicht dem eifersüchtigen Ehemann zuliebe. Freilich ist sie die einzige aus der von Hamann eifersüchtig gehassten Weiberwirtschaft, die mit dem Mörder sich gut verstand. Herr Hamann küsste sich mit die Jungens und lebte als Kriminal von seinen Zinsen. Wenn es schwere Arbeit gab, dann ging ich damit zu Herrn Hamann. Und mein Mann, Dörrchen hatte außer vielen Liebhabern auch einen Mann, wurde eifersüchtig und wollte mich schlagen. Dann lachte Herr Hamann und sagte, Dörrchen, ich heirate dich. Aber er küsste sich ja doch nur mit die Jungens. Hamann erwidert das Lob, das sie ihm spendet, indem er erzählt, »Und Sie glauben nicht, was Dörrchen vertragen kann. Eine Flasche Cognac soff sie in der Teediele ganz allein und ward nicht Dune.« Ende von Abschnitt 21. Gelesen von Klaus Missfeld.